Rappern NSS, machen Rap fürs deutsche Volk. Sind eine Untergrundbewegung und verwundern gekommen. Die Negativen auf Nörgel, Passivisten. Bringt keine Lethargie wie depressive Linksfaschisten. Unser Herz für die Sache, unser Leben für das Land. Denn aus Schmerz wird die Rache Progressiven gewandt. Die Gedanken sind die gleichen, nur die Worte wechseln. Abschluss auf Retortenrapper, wir sind Charisma im Doppelpark. Raus aus dem Tunnel weg, Tunnelblick für uns, wie ungeziefer, schädlich, unnötig. Wir beiden bis jetzt unentdeckt, doch unerfallsam, unentwegt. Wenn weggefängt, was vor uns steht. Blast die NSS aus allem Weg, sich frei zu kämpfen aus dem Tunneldreck. Tunnelblick für uns, wie ungeziefer, schädlich, unnötig. Wir beiden bis jetzt unentdeckt, doch unerfallsam, unentwegt. Wenn weggefängt, was vor uns steht. Und ein Socialist Zone System hat sich seinen Weg. Okay, leg den Game weg und zeig, dass du ernst bist. Du hättest nix, wenn du ja nicht konsequent den Nerv triffst. Und Wert legst darauf, dass der Aufstand genährt wird. Das Aufwand von Wert ist, muss klar sein, genauso wie das nix verkehrt ist. Was du zusammenschweißt, ist gefährlich. Wer wäre denn mehrlich gesagt, ist die Zeit hier schon längst überreif. Darum kehre ich zurück an den Start und ich wage zu sagen, dass NSS aus dieser Mistmasse wagt. Sie, wir wissen, wie es steht, Patriotenrap, es geht darum, der Staat ist was, was auf deutschem Boden lebt. Und ich verstehe nicht die Aussage BRD, okay, vielleicht damit. Nicht so oft den Multikulti-Kunde gefehlt. Es ist die Sehnsucht, die mich quält, mit der Furcht zu erwähnen. Ihr seid wie Nuklear Blast und NSS wie Nebelfähig lang Werke. Das Soundsystem hat lang Stärke und merkte als erstes, dass Hip-Hop in ganz weite Ferne raus aus dem Tunnel weg, Tunnelblick für uns, wie ungeziefer, schädlich, unnötig. Wir beiden bis jetzt unentdeckt, doch unaufhaltsam, unentdeckt. Wenn weggefickt, was vor uns steht, Henry NSS auf seinem Weg, sich frei zu kämpfen aus dem Tunneldreck. Tunnelblick für uns, wie ungeziefer, schädlich, unnötig. Wir beiden bis jetzt unentdeckt, doch unaufhaltsam, unentdeckt. Wenn weggefickt, was vor uns steht. Und ein Socialist Sound System hat sich seinen Weg. Ich habe Kälte für euch, wie für Soldaten in Afghanistan. Guckt mich an, ich bin sowas wie der Masterplan. Wie Marzipan für Konditoren, schau mal, was der Nazi kann. Rappen wild und unberechenbar wie ein Pavian. Ein Jagender, euch Pussys plagen, dass ich wagen. Der Wagner-Fan, der plant, in den Park zu gehen. Zu eurer Jam, die Scheiße ist wie ein Magen-Darm-Problem. Es gibt nichts schön zu reden, es hilft nichts schön zu reden. Ich hab zu viel Wut, um alle Tunden zu sagen. Lasst eure Köpfe nicht hängen, es gibt keinen Grund zu verzagen. Wir sind wie Hammer und Nagel, sind wie Gewitter und Hagel. Wir Christentypen den Abel, das NSS ohne Makel. Ich bin ein Baseball-Cap. Dein feindlich im Gebiet. Du ein beim Rappen versagen, amerikanischer Dieb. Ich bin wie Jason und Raum und im Stadt das goldene Fließ. Marschier mit Synthesizerien durch eingängige Beats. Geh in Sonne und lass hinter mir, was einmal war ich sogar auf einem Reim, was als wirklich war. Ach komm, erzähl keine Scheiße. Halt die Fresse, NC Garrick hat das Mic, jetzt geht es weiter. Ich bin Deutschlands Aufklärer, der nationale Auswahlkolle. Scheiß auf die Weltmacht, scheiß auf die Protokolle. Ich bin kein normales scharfer Weißer, doch schwarze Wolle. Unangepasst, fuck Army, es spielt keine Rolle. Welche der Parteien des Systems an die Macht kommen? Euer J-System krempelt wir über Nacht um. Mit jeder neuen drecksgefickten Friedensmission, mit jeder mehr als deutlich fehlgeschlagenen Interaktion, steigt unten hier der Druck im Kessel, es gibt Revolution. Verkündet durch das revolutionäre Infomikrofon. Hört die Ansage, acht bis die Anlage kracht. Der nationale Widerstand wünscht gute Nacht. Raus aus dem Tunnel weg, Tunnelblick für uns, wie ungeziefer, schädlich, unentdeckt. Wir beiden bis jetzt unentdeckt, doch unaufhaltsam, unentdeckt. Wenn weggefickt, was vor uns steht, Hase NSS auf seinem Weg, sich frei zu kämpfen aus dem Tunneldreck. Tunnelblick für uns, wie ungeziefer, schädlich, unentdeckt. Wir beiden bis jetzt unentdeckt, doch unaufhaltsam, unentdeckt. Wenn weggefickt, was vor uns steht. Und ein Socialist Zone System hat sich seinen Weg.